الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, und ich freue mich, euch wieder nach zwei Wochen zu sehen. Inshallah ta'ala, wie ich heute gerade sehe, viele neue Gesichter sehe ich, und das freut mich immer, die neue Gesichter zu sehen. Inshallah ta'ala, haltet an diesem Unterricht fest und bewahrt diese Sitzung. Du kommst hier, um deine Seele zu reinigen. Wir alle. Ich komme auch mit euch hier, dass wir uns reinigen. Diese Dunya, das diesseitige Leben, hat uns genommen, hat unsere Zeit genommen. Viele Leute denken viel nur an Geld und an Besitz. Und die wenigen verbringen ihre Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wir sollen und wir dürfen nicht so sein wie diejenigen, die nicht an Allah glauben, und wie diejenigen, die nicht an den Jenseits glauben, dass wir so leben wie Tieren. Essen, trinken, schlafen, spielen, heiraten, verreisen. Das machen die Tieren auch. Die Tiere haben auch, sie verreisen und sie schlafen und sie essen. Und das machen sie auch. Das unterscheidet uns von den Tieren, dass wir Verstand haben, dass wir unser Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Und er führt denjenigen, der zu ihm mit offenem, guten Herz kommt. Derjenige, der sündigt und der Allah ta'ala vergisst und der seine Ermahnung vergisst, Allah versiegelt sein Herz. Allah macht auf sein Herz einen Schleier, dass er nicht mehr das Gute kennt und dass er nicht mehr das Schlechte verbietet. Wenn du ihn fragst, er ist bei einer Sünde, entweder trinkt er Alkohol oder was ähnliches, du sagst ihm, was machst du, das ist haram. Für ihn, das ist alles egal. Er hat nicht das Gefühl, dass er haram macht. Das ist derjenige, dessen Herzen geschlossen ist vor dem Licht Allahs. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, das ist die Sitzung, wo du das Licht in deinem Herz bekommst, wo du zu Allah Ta'ala zurückkommst. Allah freut sich, wenn seine Diener sich zusammentreffen und sitzen. Für was? Um ihn zu erwähnen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt uns die frohe Botschaft. Vier Geschenke bekommst du heute auf alle Fälle mit großer Sicherheit gestempelt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute bekommst du diese vier Geschenke. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa haffathumul malaika وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. محمد صلى الله عليه وسلم sagt, wenn die Leute sich zusammentreffen in einem Gotteshaus, so wie wir, und sie zitieren den Koran und sie studieren den Koran, Allah gibt ihnen vier Sachen. Er schickt seine Barmherzigkeit auf sie. Allahu Akbar. Wenn du die Barmherzigkeit Allahs bekommst. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Allah Ta'ala sagt, mein Barmherzigkeit erreicht alle Geschöpften. Aber ganz besonders gebe ich meine Barmherzigkeit für die Gottesfürchtigen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, hier zu sitzen und deine Zeit hier zu verbringen für Allah, du bist insha'Allah ta'ala von den Gottesfürchtigen, die die Barmherzigkeit Allah ta'ala erreichen. Und wenn du von Allah die Barmherzigkeit hast, dann wirst du in dieser Welt und im Jenseits gerettet. Zweite Geschenk. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Allah schickt die innere Ruhe auf unseren Herzen. Diese Glückseligkeit schickt er uns auf unseren Herzen. Diese Glückseligkeit, die Menschen wollen das mit Millionen Euros kaufen. Mit Tausende Euros. Sie verreisen in alle Welt. Sie gehen überall. Er hat Geld, Autos, Villa, er hat Frauen, er hat alles Mögliche. Aber wenn eine Zeit kommt, dann sehen wir, er hat sich umgebracht, weil er nicht die Glückseligkeit gefunden hat. Diese Glückseligkeit, die richtige, findest du unter der Erwähnung Allahs. Nur, alles andere vergeht. Und das, was dir nutzt, Allah Ta'ala schickt, das ist sein Geschenk für uns. Er schickt die innere Ruhe zu den Herzen. Wisst ihr, was da passiert, wenn dein Herz die Ruhe fühlt? Es passiert Folgendes, was Allah im Koran sagt. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ Er ist derjenige, der die innere Ruhe auf die Herzen der Gläubigen schickt. Damit wird ihre Glaube höher und stärker. Das heißt, inshallah ta'ala, nach eineinhalb Stunden, wenn wir uns verabschieden, dein Glaube ist sicherlich besser. Dein Iman ist stärker, weil du die Erinnerung gehört hast von Allah subhanahu wa ta'ala. Du bekommst diese Stärke. Stellt euch mal vor, jemand, der Allah ta'ala nicht gedenkt. Jemand, der nicht betet. Jemand, der nicht an Allah ta'ala denkt und keine Koran liest und nicht solche Sitzungen besucht. Wie ist sein Zustand? Sein Zustand hat uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben. Er sagte, الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Derjenige, der nichts im Herzen, nichts vom Koran oder von Allahs Weg, nichts im Herzen hat, er ist nur mit Dunya beschäftigt. Was ist mit ihm? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sein Herz ist wie ein unbewohntes Haus. Hä? Ein unbewohntes Haus? Ein jahrelang unbewohntes Haus. Könnt ihr das vorstellen? Da gibt's Spinnen, Staub, Ratten, so viele Insekten. Vielleicht die Leute wissen, dass es ein Haus, die vernachlässigt ist und jahren nicht, sie schmeißen auch ihre Müll und die Hunde kommen und machen das, was ihr wisst. Und auch die Menschen manchmal, die betrunken sind, gehen da gerne und machen ihre Sachen. Das ist unbewohntes Haus. Und so beschreibt Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Herz, das Allah vergessen hat. Ein Herz, das Allah nicht gedenkt. Willst du so ein Herz haben? A'udhu billah. Dann flüchte. Flüchte von den Sitzungen, wo du nur in die Irre gebracht wirst. Ha? Welche Sitzungen? Mit schlechten Freunden, die dich in der Irre bringen. Komm, heute haben wir eine Party. Komm, heute gehen wir zur Diskothek. Komm, heute gibt es einen Ausflug mit vielen Frauen. Komm, diese Sitzungen bringen dich in der Irre. Da gewinnst du nichts. Am Gegenteil, du wirst immer weit entfernter von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Weg führt dich, wal'iyadu billah, zunichte. Du wirst bedauern. Aber solche Sitzungen, wenn jemand dir sagt, komm zum Sonntagsunterricht am Sonntag, du bekommst Folgendes. Deine Sünden werden alle weggelöscht. Außer die großen Sünden. Da brauchst du eine Reue. Aber die kleinen Sünden, alle kleinen Sünden werden weggelöscht. Zweitens, du bekommst die innere Ruhe. Drittens, das ist die Geschenke, die ich erwähnen wollte. Allah erwähnt dich, wenn du ihn erwähnst. Das heißt, heute erwähnt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Engeln. Er sagt ihnen, oh meine Engel, seht ihr da? Allah ta'ala sagt im Koran, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ Waschkuruli wala takfurun. Erwähnt mich, dann erwähne ich euch. und dankt mir, dann gebe ich euch mehr. Allah erwähnt uns. Und er sagt zu seinen Engeln, guckt mal, meine Diener. Sie erwähnen mich. Sie kommen am Sonntag in Berlin, in dieser Moschee, hier in diesem Ort. Sie lassen, es ist ein schönes Wetter und die Leute gehen gerne raus und gehen gerne spazieren, aber diese Leute wollen mich. Sie wollen mich und sie kommen zum Gotteshaus, um mich zu erwähnen. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. O meine Engel, seid Zeuge dafür, dass ich ihnen alle Sünden vergeben habe. Allahu Akbar. Allahu Akbar, deine Sünden werden vergeben. Die Engel umkreisen uns mit ihren Flügeln. Sie sind mit uns. Mit Sicherheit. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Der Ehrliche, der nur mit Offenbarungen spricht. Er sagte uns, dass sie uns umkreisen mit ihren Flügeln. Sie sitzen mit uns. Was machen sie? Sie hören auch den Unterricht. Am Ende beten sie für uns. Einer von ihnen, er sagt uns, er ruft, قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kommt, steht. Eure Sünden wurden zu gute Taten umgewandelt. Allahu Akbar. Nicht nur die Vergebung. Die Sünden werden umgewandelt. Allahu Akbar. Wenn ich dir sage, du bekommst heute Gebirge von Hasanat, weil du Allahs Worte hörst. Verstehst du das wirklich? Oder vielleicht verstehst du was anderes. Wenn ich dir sage, und wenn wir den Leuten sagen, am Sonntag wird in Al-Nur-Moschee um 4 Uhr ein Unterricht sein. Derjenige, der in diesem Unterricht teilnimmt, er bekommt am Ende 1000 Euro. Scheck. 1000 Euro. Dann sehen wir eine Reihe bis, wie heißt die Station hier? Kölnische Heide. Und die Leute machen eine Reihe. Wenn nicht von woanders. Ist voll. Und wird wie ein Freitagsgebet hier. Die Leute lieben das Geld. Die Leute kennen das Geld. Die Leute schätzen das Geld. Aber das Verborgene schätzt du erst, wenn du den richtigen Glauben in deinem Herz hast. Wenn du richtigen Glauben hast. Und so waren die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie waren mit ihm und sie wollen nicht weggehen. Sie wollen nicht weggehen, sie wollen die ganze Zeit nur hören, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sagt. Und deswegen, liebe Brüder, sei sicher, dass du hier nur das Gute bekommst. Die Reinigung deiner Seele, die Erinnerung für dich, dass du nicht in der Irre bleibst. Die Erinnerung, dass du demnächst sterben willst. Wir werden alle sterben. Wir sind meisten hier jung, aber demnächst erreichen wir die Endstation. Gestern habe ich in Reinickendorf getankt. Und da bin ich reingekommen, ich wollte bezahlen. Da gab es einen Mann, alter Mann, und der war betrunken. Der trinkt in Tankstelle. Es gibt solche, die stehen dort gerne. Mein Kind war mit mir. Er sagt mir, oh, guck mal, wir waren alle jung, so jung. Ich habe ihm gesagt, richtig, aber wir werden alle sterben. Er hat gesagt, richtig. Und dann habe ich ihm gesagt, haben wir uns etwa für das Sterben vorbereitet? So war der Dialog, ganz genau. Er hat mir gesagt, ja, ich habe ihm gesagt, aber so, in diesem Zustand, wie du bist, ich glaube, das ist eine schlechte Vorbereitung. Ich frage ihn, weißt du die beste Vorbereitung für das Sterben? Er sagt mir, was? Dann sage ich ihm, dass du an Allah glaubst und dass du an den Jenseits glaubst und dass du ihn kennst und dass du auf seinem Weg läufst bis zum Sterben. Dann bist du von den Gewinnern. Er sagt mir, oh, an Gott glaube ich nicht und werde ich nie glauben. Das hat mich so tief berührt. Ich sage, ja Allah, führe ihn, recht leite ihn. Ich sage ihm, wieso? Er sagt mir, ich bin wie ein Buddhist. Ich glaube nicht, aber ich bin wie ein Buddhist. Ich berühre keine Ameise oder ich töte keinen Vögel. Er meint damit, Hauptsache er schädigt nicht andere Menschen und er ist, dann hat er hat den Erfolg. Ich sage ihm, trotzdem wirst du verlieren. Erst wenn du Gott an Gott glaubst und wenn du an den Jenseits und seine Propheten glaubst. Und da war der Dialog zu Ende, da sage ich, Subhanallah, wie eng ist unsere Sicht, dass wir mit Dunya abhängig sind, bis der Tod kommt und der Engel kommt. Jetzt siehst du auf einmal, was die anderen nicht sehen. Jetzt siehst du einen Engel. Engel. Totes Engel. Und wenn du, wal'iyadu billah, in dem schlechten Weg bist, dann kommt dieser Engel mit einem hässlichen Aussehen, mit stinkendem Geruch, mit schwarzen Kleidung und mit Peitschen, mit seinen Leuten. Und sie kommen, wal'iyadu billah, damit sie deine Seele rausnehmen. Damit sie deine Seele rausnehmen. Da sagt der Mensch, oh, wäre es schön, wenn ich mal eine Minute zurückkehre. Lass mich bitte eine Minute, geht. Eine Minute, dass ich mal bedauere, dass ich mal glaube. Allah Ta'ala sagt, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Wenn der Tod zu einem von ihnen kommt, dann sagt er, Ja Rab, O mein Herr, bring mich zurück. Vielleicht tue ich besser. Vielleicht. Der Mensch ist immer noch, obwohl er gesehen hat, la'alli, vielleicht. Vielleicht tue ich besser. Vielleicht werde ich besser sein. Was sagt Allah Ta'ala? Nicht nein. Kalla. In der arabischen Sprache, adatu zajr. Das ist keineswegs tausendmal nein. Nein, Kalla, das ist ein Gesetz Gottes. Das Sterben wird dich erreichen. Und da gibt es keine Rückkehr mehr. Kalla, das ist das Wort Allahs, was er spricht. Und da kommen die Menschen vor Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung. Alle werden auferstanden. Alle werden zu Allah ta'ala versammelt. Du wirst sterben und so wie du gestorben bist, so wirst du wieder zu Allah Ta'ala zurückkehren. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا. Die Menschen werden am Tag der Auferstehung so von der Erde raus, حُفَات, barfuß, nackt, und unbeschnitten. Wisst ihr, was das heißt? Nichts geht verloren. Wenn du deinen Finger irgendwo verloren hast, in einem Werk, oder weiß ich nicht, das kommt alles zurück. Auch diese Beschneidung, was ein muslimischen Mann macht, dieses Stück Haut kommt zurück. Als Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alles wieder zurück ins Leben bringt. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. Allah Ta'ala sagt, so wie wir euch das erste Mal erschufen, so werden wir euch wieder auferstehen. Und das ist ein Versprechen von Allah. Ein Versprechen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da werden die Leute versammelt. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Derjenige, dessen Waagschal schwer ist mit guten Taten, das sind die Erfolgreichsten, sagt Allah. Und diejenigen, deren Waagschalen leicht sind, das heißt, sie haben nicht so viel getan, sie werden ihre Seelen verlieren. Khasiru anfusahum. Allah Ta'ala sagt über sie, sie werden mit auf ihren Gesichter in die Hölle, wal'iyadu billah, geschmissen. Allah Ta'ala wird mit ihnen sprechen zum ersten und letzten Mal. Er sagt ihnen, أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Sind etwa nicht meine Zeichen zu euch gekommen? Meine Worte haben euch nicht erreicht? Habt ihr nicht meinen Koran gehört? Und ihr habt das für Lüge erklärt und ihr habt das abgelehnt? Was sagen sie? قالوا, sie sagen, ربنا غلبت علينا شقوتنا. Ja Allah, wir waren, wie man sagt, zu dumm. Wir waren nicht vernünftig. Wir waren Leute, die keine Vernunft haben. Wir sind einfach in der Irre gegangen. Er folgt nichts, paar Euro, und er verkauft sein Jenseits, den Paradies. Dumm waren sie. Dumm. Wirklich. Und so sagen sie, ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Und wir waren irregehende. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Sie sagen ihm weiter, ربنا, O unser Herr, bring uns zurück. Bringe uns von der Hölle raus. Wenn wir zurückkehren, dann sind wir wirklich ungerecht. Was sagt Allah Ta'ala als Antwort? Gibt er ihnen eine andere Chance? Gibt es andere Chance dort? Er sagt, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها. Seid in die Hölle ewig und spricht nie mit mir. Ab diesem Moment spricht Allah Ta'ala nicht mit den Leuten von der Hölle. وَلَا تُكَلِّمُونَ. Spricht nicht mit mir. Warum? Allah Ta'ala gibt den Grund. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Er sagt, es kamen Leute zu euch, Gläubige, die an Allah und die an den Jenseits glauben. Sie haben euch erinnert. Sie haben euch meine Botschaft gegeben. Und dann hat er auf sie lustig gemacht. Dann habt ihr sie ausgelacht. Sie sind heute die Erfolgreichsten. Und ihr seid die Verlierer, sagt Allah Ta'ala. Heutzutage, ein Muslim, der nach dem Kitab und Sunna lebt, ein Muslim, der Allah Ta'ala liebt und seinen Weg liebt und der nach dem Weg von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebt, der ist ungewöhnlich. Auch in unseren islamischen Ländern. Er ist ungewöhnlich geworden. Guckt mal diese Leute. Und dann haben sie so viele Namen für sie. Unzivilisierte. Alte Gedanken. Sie gehen nach den Märschen. Oder jetzt anderes. Terroristen oder Extremisten, und alles wird in einer Schale gesammelt. Derjenige, der nach seinem Weg So wird er genannt. Obwohl der Islam gegen jede Art von Unvernunft, von Terrorismus und von allen anderen Sachen, aber trotzdem alle werden versammelt in einer Schal und so werden sie gerufen. Nein, sie sind ungewöhnlich heutzutage. Und so sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Islam hat ungewöhnlich angefangen. In der Zeit von Mekka war es ungewöhnlich. Und es wird eine Zeit kommen, wo es ungewöhnlich sein wird. Und dann sagt er uns, فَطُوبَا لِلْغُرَبَاءِ. طُوبَا für die Ungewöhnlichen. طُوبَا, was ist طُوبَا? Einmal wurde Muhammad s.a.w. gefragt, Ja Rasulallah, du sagst طُوبَا, طُوبَا. Er sagt, طُوبَا für denjenigen, der an mich geglaubt hat und der mich gesehen hat. Und dann sagt er, Tuba, summa Tuba, summa Tuba, summa Tuba, siebenmal. Für denjenigen, der an mich geglaubt hat und der hat mich nicht gesehen. Dann sagen sie, was ist Tuba, ja Rasulallah? Er sagt, es ist ein Baum im Paradies. Ein Baum im Paradies. Man läuft unter den Schatten dieses Baumes 100 Jahre. 100 Jahre. Dieser Baum ist so schön. Allah subhanahu wa ta'ala schafft von diesem Baum so viele, in einem Baum, so viele Arten von Früchten. Verschiedene. Heutzutage ein Baum hat eine Art. Dort verschiedene Arten, in einem Baum. Die Blätter von diesem Baum sind Kleidung für die Paradiesbewohner. Schöne Kleidung. Nicht von einem, hier, ein Schneider, der das macht, mit Marke oder Qualität, sondern von Allah. Allahs Herstellung. Allahs Erschaffung. Du bekommst diese Tuba. Wenn du nach dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebst, dann Tuba, Tuba, Tuba, siebenmal. Einmal hat ihm ein Araber aus dem Dorf gefragt, Ja Rasulallah, sag mir, wie dieser Baum aussieht. Ich will mal gerne sehen. Die Gefährten freuen sich, wenn die sagen immer, Allah Ta'ala hat uns eine Gabe gegeben durch den Araber aus dem Dorf. Wenn sie kommen, dann fragen sie nach den Fragen, wo wir uns nicht trauen. Sie trauen nicht, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu fragen. Weil Allah Ta'ala im Koran sagt, fi sidrin makhdud wa talhin mandud. Das heißt, im Paradies gibt Sidr makhdud wa talhin mandud. Und dieses Sidr und Talh, das sind arabische Wörter für bestimmte Pflanzen, die viele Schuk, was ist Schuk? Dorna, genau. Die so viele Stacheln und Dorne haben. Das ist Sidr. Das gibt's am meisten in der Wüste. Und Allah Ta'ala beschreibt das Paradies, dass es doch Sidr und Talh gibt. Ein Araber aus dem Dorf kam und er gibt die Frage. Die konnten nicht fragen. Aber er sagt, Ja Rasulallah, Sidr wa Talh fil Jannah, im Paradies? Wie? Das ist aber mit viel Dorne. Da sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Dorne werden umgewandelt zu Früchte. Zu Früchte. Und das Aussehen ist ganz anderes als hier. Und der Geruch ist von Muschus. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht davon schöne Kleidungen für die Paradiesbewohner. Hier fragt er ihn, Ja Rasulallah, und was ist Toba? Dieser Baum, haben wir so einen ähnlichen Baum auf der Dunya hier? Er sagt ihm, bei dir hast du das nicht, da woher du kommst. Aber wenn du in Scham bist, Scham, das ist das Gebiet von Syrien und Libanon und so, wenn du dort bist, dann findest du einen Baum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen Baum beschrieben. Der Stamm von dieser Baum ist geht hoch und der Baum geht in allen Seiten breit. Er sagt ihm, das ist ähnlich wie dieser Baum. Aber ist ganz, ganz anderes. Da läuft dem Mann 100 Jahre, damit er und er erreicht noch nicht die Ende. Subhanallah, das ist das Paradies. Wir möchten wissen, wenn die Gläubigen in Paradies reinkommen, Allah soll uns das Paradies geben. Allah soll uns von der Hölle schützen, ja. Wir kommen ins Paradies, insha'Allah ta'ala. Die erste Sache, und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, als ein Jude zu ihm kam. Der Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Er sagt ihm, ja Muhammad, da kam ein Gefährte, er hat ihn geschlagen. Er sagt ihm, warum hast du mich geschubst? Er hat ihn geschubst. Er sagt ihm, warum? Er sagt ihm, sag ja Rasulallah, nicht ja Muhammad. Sei höflich gegenüber dem Prophet. Er sagt ihm, ich rufe ihn mit dem Namen. Seine Eltern haben ihm doch einen Namen gegeben. Ich rufe ihn mit diesem Namen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lacht und sagt ihm, lass doch, meine Eltern haben mir einen Namen gegeben, wie er gesagt hat. Lass ihn mit meinem Namen rufen. Dann sagt ihm, ja Muhammad, erzähl mir über drei Sachen, die kein Mensch kennt, außer ein Prophet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, eine Bedingung. Was ist dann, wenn ich dir das erzähle? Willst du mir folgen? Er sagt ihm, ich höre. Dann sagt er ihm, wo sind die Menschen? Bei dem Versammlungsort. Er sagt ihm, sie sind in Dunkelheit vor dem Sirat, vor diesem gestreckten Strecke. Er sagt ihm, und was ist das erste Essen, was die Paradiesbewohner nehmen? Hier das, was wir gerne wissen wollen. Die Paradiesbewohner kommen rein. Die erste Sache, was du isst, das ist Leber von dem Fisch. Kabidul Nun, von dem großen Fisch. Nun, das ist großer Fisch. Al-Kabid. Leber von dem Nun, das ist ein großer Fisch. Dann sagt er ihm, Sadakt. Das ist wahr. Und dann sagt er ihm, und was denn? Was essen sie danach? Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird At-Tawr. Was ist At-Tawr? Es gibt Kuh und der Stier, genau. Der Stier. Ein Stier, was vom Paradies ernährt wurde. Er wird für sie geschlachtet und sie werden davon essen. Ein Tier. Ein Stier, der im Paradies gegessen hat. Nicht hier im Paradies, von den Pflanzen des Paradieses. Und das ist das erste Essen. Und dann sagt er ihm, und wie ist das, wenn der Ehemann mit seiner Frau schläft? Wann wird das ein Sohn und wann wird das eine Tochter? Er sagt ihm, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna maniyya al-rajuli abyad wa maniyya al-mar'ati asfar. Der Mani von dem Mann ist weiß. Wal Mani von der Frau ist gelb. Wenn, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn das Wasser von dem Mann gewinnt, wir wissen nicht, wie gewinnt, was heißt gewinnt? Wenn das Wasser von Mann gewinnt, dann wird das ein männlicher. Und wenn das Wasser von der Frau gewinnt, فَإِذَا غَلَبَ gewinnt, غَلَبَ, dann wird das ein weiblichen. Heutzutage haben wir im Wissen von Biologie mit diesen X und Y, manche, die gewinnen und manche, die sind niedrig gestuft und so. Das hat Muhammad Hassan vor 1400 Jahren gesagt. Dann sagt ihm, Sadakt, Sadakt. Und so wird das, was uns interessiert, dass man Kabid nun das erste Mal isst. Es gibt im Paradies ein Baum oder die Bäume im Paradies. Die Stamm von Baum, haben wir gesagt, ist von Gold. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, von Gold. Und die Blätter sind zu groß und sie sind als Kleidung für die Paradiesbewohner. Und die Früchte sind wie die Wasserkrüge, so groß, wie ein Wasserkrug. Und dazu, sie sind so groß. Und es gibt Bäume, die 70 Arten von den Früchten haben. 70 Arten hängen da. Und wenn du von einem Art isst, dann isst du von dem anderen, dann schmeckt das immer noch besser. Es schmeckt immer noch besser. Ja Allah, werden wir immer nur essen, essen, essen? Wo geht das Essen hin? Dann sagt er ihm auch, der Jude, in diesem Hadith, wo geht das Essen hin? Er sagt ihm, alles geht, man schwitzt und dieser Schweiß geht mit Muschus, Parfüm. Ein richtiges, schönes Parfüm, was Allah Ta'ala erschaffen hat. Und in diesen Bäumen, Allah Ta'ala schickt, wenn man vor diesen Bäumen steht, man denkt an die Dunya. Oh, ich habe ja mal gehört, diese Lieder und diese Musik und die Leute, wenn sie tanzen hier in dieser Dunya und wenn sie sich freuen und er erinnert sich an diese Dunya, dann kommt ein Wind. Dieser Wind schlägt diese Bäume. Die Bäume geben einen schönen Gesang und eine schöne Musik, was dieser Mensch niemals im Leben gehört hat. Und Al-Jannah, liebe Brüder und Schwestern, hat einen Geruch. Dieser Geruch erreicht 100 Jahre Laufen vor dem Paradies. Stellt euch mal vor, man hat das Paradies noch nicht erreicht. 100 Jahre noch weiter und dieses Geruch kommt noch weiter. Es gibt zwei Arten von Geruch vom Paradies. Es gibt einen Geruch, was die Gläubigen riechen, bevor sie ins Paradies reinkommen. Und bevor sie das Paradies erreichen, sie riechen das Paradies. Es gibt einen Geruch, was die Seelen in diesseitigem Leben erreicht. Ja. Es gab Muslime, die das gerochen haben. Der Vater von Anas, radiallahu anhu, der in der Schlacht von Badr nicht anwesend war. Und er hat sich bedauert. Und es war für ihn hart, dass er nicht dem Prophet geholfen hat. Er war nicht da. In der Schlacht von Uhud, er sagt, Wallahi, ich werde mein Allah zeigen, was ich in dieser Schlacht mache. Ich werde Allah zeigen, was ich in dieser Schlacht mache. Der Mann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, dass Allah ihnen versprochen hat, derjenige, der in dieser Schlacht für Allah fehlt, er kommt ins Paradies. Dann ist er zwischen den Reihen gegangen. Zwischen den Reihen. Keiner hat das getraut. Als sie ihn gefunden haben, nach der Schlacht, er hat so viele getötet in dieser Schlacht. Und sie haben bei ihm 84 schwere Verletzungen gefunden. Sogar Pfeile, die in seinem Körper. 84. Da hat er vorher gesagt, haben ihn die Leute gehört. Wallahi, inni la ajidu riha al-jannati min duni Uhud. Wallahi, ich rieche das Geruch von Paradies, von Uhud. Da ist in Uhud, das ist der Berg. Und dann ist er reingekommen, bis er gefallen ist. So sagte Imam ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dass es möglich ist, dass die Seelen der Gläubigen das erreichen können. Und so war ein Mann, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Gebet, Hadith sahih. Er betet, auf einmal geht er einen Schritt vorne und er macht seine Hand so. Alle Gefährten hinter ihm machen dasselbe. Guckt mal, wie sie ihm gefolgt sind. Ganz genau. Einmal hat er gebetet, und er hat seine Schuhe ausgezogen. Sie haben auch ihre Schuhe ausgezogen. Obwohl das ein Grund war, weil seine Schuhe einen Schmutz hatten. Also, da hat ihn Ka'b ibn Malik. Er fragt ihn, Ja Rasulallah, ich habe dich heute gesehen. Du hast was gemacht, was du niemals gemacht hast. Was war da? Er sagt ihm, das Paradies wurde mir gezeigt. Bis ein Strauß von einer Pflanze mir nachkam und ich wollte das greifen und nehmen und dann wurde ich davon gehindert. Wallahi, wenn ich das hätte und rausgenommen hätte, Allahu A'lam, Allahs Gesetze sind anderes als was wir kennen. Das sind Allahs Gesetze. Wie Lass das bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, wenn ich das rausgenommen hätte, wäre das ewig geblieben und man isst davon und wird immer mehr und immer mehr von diesem Frucht. Und deswegen haben wir eine Überlieferung im Paradies, wenn man von einem Baum etwas isst, du nimmst ein Obststück, gleich wird erscheint ein neuer. Gleich. Du nimmst eine, bekommst ein neuer. So ist das in einem Hadith. Wir haben noch einen anderen Hadith. Du kommst vor einen Baum, du guckst die verschiedenen Früchte, die da hängen, und du willst eine, auf einmal hängt das runter. Das kommt bis zu dir. Das ist nicht mit Fernbedienung gesteuert oder vorprogrammiert. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs Herstellung. Die hängen runter und die kommen bis zu dir. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, man isst auch liegen. Man isst liegen. Und man sieht einen Vögel, der fliegt. Und man wünscht sich das. Auf einmal kommt der Vögel wie fertig gegrillt. Fertig gegrillt von Allah subhanahu wa ta'ala. Tayr mashwi. Tayr mashwi, der kommt bis zu dir, dass du das isst. Das ist im Paradies. Das sind andere Gesetze, als wir kennen. Das ist Allahs Gesetze, der alles kann. Wie sind die Vögel im Paradies? Umar ibn Khattab hat einmal diese Frage gestellt. Muhammad s.a.w. sagt, sie sind so groß wie die Kamele. Und ihre Halsen sind groß wie Kamel. Er sagt, Umar ibn Khattab, ach, wie schön das ist. Ach, bestimmt schmeckt das so schön, so gut. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sie isst, ist noch viel schöner. Das heißt, du bist im Paradies wie ein König, wie ein großer Prinz. Du bist viel schöner. Allah ta'ala gibt dir eine schöne Schönheit. Wir kommen in Paradies rein. Ein Rufer ruft. Adhan. Es gibt ein Adhan im Paradies. Wer macht diese Adhan? Ein Engel. Der kommt. Ja, Ahl al-Jannah. O Paradiesbewohner. Alle hören zu. Was gibt's? Er sagt ihnen, Inna lakum fiha antasihu fala tasqamu وأن تعيشوا فلا تموتوا وأن تشبوا فلا تهرموا. Er sagt ihnen, O Paradiesbewohner, ihr habt hier im Paradies, dass ihr ewig lebt, ohne zu sterben. Und dass ihr ewig gesund bleibt. Und niemals werdet ihr krank werden. Und dass ihr immer jung bleibt. Und niemals werdet ihr alt und graue Haare bekommen. Und ihr werdet ewig im Paradies bleiben. Ja Allah, subhanallah, wie schön. Auf einmal hören wir, Allah, Allah kommt zu den Gläubigen und er ruft, Ya Ibadi, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah Ta'ala begrüßt sein Diener im Paradies mit dieser Begrüßung. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Allah grüßt uns. Wir können nicht sagen, wa alaikum assalam, weil Allah Assalam ist. Er ist Assalam. Wir beugen uns und wir sagen, Labbayka Rabbana. Labbayka Rabbana wa sa'dayk. Ja Allah, wir sind da. Wir sind da. Er sagt, ja Ahl al-Jannah. Hal raditum, o Paradiesbewohner, habt ihr euren Wohlgefallen? Gefällt euch das? Dann sagen sie, ja Rabbana, wa kayfa la narda, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahada, wa kayfa la narda, wa qad bayyadta wujuhana. Ja Allah, wie soll uns das nicht gefallen? Und du hast uns alles gegeben, was wir wünschen. Und du hast uns so schön gemacht. Warum sollen wir kein Wohlgefallen haben? Dann sagt er, Ja, Ahl al-Jannah. O Paradiesbewohner, heute werde ich euch was Besseres geben. Dann sagen sie, ja Allah, was gibt's Besseres als das? Was gibt's Besseres als dieser Reichtum, als diese Paläste, als diese Flüsse? Subhanallah, gibt's was Besseres? Ja. Er sagt ihnen, ja, Ahl al-Jannah, al-Yawm, heute, اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. Heute bekommt ihr von mir den vollen Wohlgefallen und ich werde niemals auf euch zornig werden. Allahu Akbar. Sicherheit. Das heißt, du bist immer unter dem Wohlgefallen Allahs und du wirst immer von Allah Ta'ala geliebt sein. Gibt's noch Besseres? Es gibt noch Besseres. Es gibt noch Besseres. Besseres als das Ganze. Auf einmal werden wir gerufen. Von den Engeln. Ja, Ahl al-Jannah. Inna lakum maw'ida. Ihr habt einen Termin. Ihr habt einen Termin heute. Ein Termin? Was für ein Termin? Kommt. Der Treffpunkt in dem Ort so und so. Dann werden sie alle zu diesem Ort gebracht. Hier werden die Leute mit Busse transportiert und so. Dort wird ein extra Transport. Von Allah subhanahu wa ta'ala. Lux-Transport. Und wir haben darüber schon gesprochen, wie der Transportmittel im Paradies ist. Dort werden sie gebracht. Auf einmal in diesen offiziellen Ort gibt verschiedene Stühle und Throne. Manche sitzen auf Throne aus Licht. Throne aus Licht? Ja. Manabir min Nur. Throne aus Licht. Manche aus Throne von Gold. Manche sitzen auf Throne von Fidda, von Silber. Manche sitzen auf einem Moschusrasen. Und Safran, diejenigen, die in Safran sitzen und Moschus, die sagen, keiner hat das besser als wir. Und der andere, der sitzt da, er sagt, keiner hat das besser als ich. Jeder fühlt sich der König. Auf einmal werden sie gesammelt. Vor ihnen ist eine zugeschlossene Schleier. Ein zugeschlossener Schleier. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt sein Engel und es wird geöffnet und die Gläubigen sehen das Gesicht Allahs. Allahu Akbar. Das Gesicht Allahs. Es gibt nichts Besseres als das Gesicht Allahs. Subhanallah. Er sagt, لو كشفه er sagt حجابه النور sein Schleier ist aus Licht. Hadith ist in Bukhari sahih. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Der Schleier von Allah ist aus Licht. Wenn er das aufmacht jetzt in dieser Dunya, er verbrennt alle seine Geschöpften mit seinem Licht. Aber im Paradies gibt's andere Gesetze. Wir sehen Allah subhanahu wa ta'ala. Und kein Muslim darf das verleugnen. Es steht im Koran: Wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira. Wujuh, Gesichter werden Allah Ta'ala am Tag der Auferstehung sehen. So steht im Koran. Wir werden ihn sehen. Brüder und Schwestern, Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns in Ahadithen, die Menschen haben nichts bessere Gnade bekommen, als das, dass sie Allahs Gesicht sehen. Bis sie lange Zeit, Jahren und Jahren und Jahren nur gucken. Nur gucken, erstaunlich. Nur gucken. Und sie befinden sich in einer sehr großen Wonne und Glückseligkeit, dass sie nicht mehr aufhören werden, bis die Engel kommen, hey, reicht, reicht, reicht, reicht, und sie bringen sie raus. Reicht, reicht, reicht. Allahu Akbar. Willst du, dass Allah Ta'ala, willst du Gesicht Allahs sehen? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt uns in Hadith Sahih, in Muslim, er sagt, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna hadha al-badr la tamarawna fi ru'yatih. Sie waren unterwegs und sie haben den Mond gesehen, den vollen Mond, das was am 16., 17. ist. Dann haben sie gesagt, oh, wie schön. Dann sagt Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ihr werdet Allah am Tag der Auferstehung sehen, wie er den Mond hier sieht. Das heißt nicht, dass Allah wie der Mond ist, nein, nur das Sehen. Das heißt, keiner streitet mit dem anderen, lass mich gucken. Lass mich gucken. Genauso wie sie den Mond sehen, alle sehen den Mond. Und so werden wir auch Allah Ta'ala sehen. Keiner schimpft mit den anderen, keiner drängelt den anderen. Wir gucken und wir sehen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dann sagt er ihnen, wollt ihr das haben? Dann passt auf. Passt auf, dass ihr nicht zwei Gebete niemals verpasst. Wer sind diese Gebete? Allahu Akbar. Fajr-Gebet, Asr-Gebet. Fajr-Gebet im tiefsten Schlaf, 3 Uhr. Da zeigst du deine Ehrlichkeit zu Allah, dass du ihn liebst. Es ist warm, minus 16 draußen. Heizung ist da. Ich habe eine schöne Decke, ein schönes Bett. Und der Rufer ruft, dann stehst du auf. Du zeigst zu Allah Ta'ala, ja Allah, du bist mir wichtiger als mein ganzes Leben. Ich bete und ich diene dir, ja Allah. Und Asr-Gebet, da wo du mit deinem Handel beschäftigt bist, da wo die Leute gerne einkaufen, das ist Herz des Tages. Da, auch dieses Gebet ist auch genauso wichtig. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er den Gläubigen sein Gesicht zeigt, er gibt jedem einzelnen Termin, dass er ihn alleine sieht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu turjuman. Jeder von euch wird mit Allah am Tag der Auferstehung sprechen und zwischen ihnen gibt es keinen Dolmetscher. Das heißt, du wirst mit Allah sprechen. Es steht sogar in einem Hadith, dass der Diener zu Allah kommt. Allah Ta'ala sagt ihm, Abdi, mein Diener, erinnerst du dich an den Tag, da wo du, ein Beispiel jetzt, da wo du in Berlin warst, in einem Party, und du hast eine Unzucht begangen, und du hast das getan, er erinnert dich in eine Sünde. Dann zittert er. Ja Allah, du hast mir doch vergeben. Ja Allah, ist nicht schlimm. Du hast mir doch vergeben. Allah Ta'ala sagt, ghafartu halak. Ich habe dir das vergeben. Und das ist ein Dialog, was Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uns erzählt hat, was zwischen dem Diener und Allah Subhanahu Wa Ta'ala sein will. Es gibt Leute, sie sehen Allah Ta'ala einmal im Monat. Und es gibt Leute, sie sehen Allah Ta'ala einmal in der Woche. Es gibt Leute, sie sehen Allah Ta'ala einmal pro Tag. Und es gibt Leute, die Allah Ta'ala den ganzen Tag sehen. Dann sei von den Besten, damit du vorne stehst. Sei von den Besten. Anharul Jannah, die Flüsse im Paradies. Allah Ta'ala sagt, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها ما من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. In Jannah. In Jannah bekommen die Gläubigen verschiedene Flüsse und Bäche. Ein Fluss von Wasser, der niemals schmutzig wird. Ein reines, sauberes Wasser und niemals schmutzig wird. Ein Fluss von Buttermilch, der niemals seinen Geschmack ändert. Heutzutage, wenn du Buttermilch nur einen Tag lässt oder zwei Tage, dann wird es sauer. Ja? Der fließt immer und niemals ändert er seinen Geschmack. لم يتغير طعمه. وأنهار und Flüsse von berauschendes خمر لذة للشاربين. Die einen schönen Geschmack für die Trinkenden. Ein sehr schönen Geschmack. خمر. Derjenige, der in dieser Dunya Alkohol trinkt, im Paradies wird er von diesem berauschenden Getränk weggenommen. Er wird das nicht trinken. Derjenige, der hier Seide angezogen hat, er wird im Paradies keine Seide anziehen dürfen. Derjenige, der hier Gold angezogen hat, er wird im Paradies kein Gold anziehen dürfen. Das ist ein Hadith in Bukhari und Muslim. Die Gelehrten sagen, Subhanallah, ist das allgemein? Manche haben gesagt, allgemein. Andere Gelehrte sagen, nein. Außer diejenigen, die diese Sünden getan haben, aber sie haben es bedauert. Wenn du das bedauert hast und wenn du zu Allah Ta'ala zurückgekehrt bist, dann bist du, gehörst du nicht zu ihnen. Das heißt, du wirst das bekommen, inshallah Ta'ala. Es gibt Flüsse aus Honig. Honig, der so gut schmeckt. Wir kennen im Paradies nur die Namen. Aber wie es das in Tatsache ist, keiner kennt das. Da kommen diese Knaben, die dich bedienen, die kommen mit 70 Platten, Platten, die kommen mit 70 Platten aus Gold. Und in diesen Platten gibt es so viele Obstarten. Und du isst davon und dann geht er. Dann bringt er dir wieder ein Plateau und du sagst ihm, du hast mir wieder dasselbe gebracht. Du hast mir wieder dasselbe gebracht. Er sagt dir, nein, es sieht so aus, aber das ist ganz anders. Es sieht nur so aus, aber es ist ganz anderes Geschmack. Die Gelehrten sagen, im Paradies sehen wir Apfel. Du sagst, was ist das? Das ist Apfel. Aber wenn du das isst, du hast niemals diesen Geschmack. Probiert. Das ist Banane. Aber wenn du das nimmst, das ist ganz anders. Alles, liebe Geschwister, schmeckt anders. Im Paradies, die Flüsse, die stammen von einem Baum. Von einem Baum. Und die kommen überall in deinem Paradies. Und die Steine von diesen Flüssen sind Perlen. Und dieser Sand von den Flüssen ist Muschus. Sie sind weiß, wie Al-Kawthar. Das ist die Beschreibung von Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Al-Kawthar, ein Fluss. Seine Ränder sind aus Gold, der Rand. Und die Steine sind Perlen. Und der Sand ist Muschus. Ist weiß wie Schnee. In einer anderen Überlieferung ist weiß wie Buttermilch. Und schmeckt süßer und besser als Honig. Das sind deine Flüsse im Paradies. Heutzutage, wenn du jemandem sagst, was meinst du? Ich gebe dir, sag ich mal, in einer bestimmten Insel einen sehr schönen Palast, ein schönes Grundstück und du hast so viele Knaben, die dich bedienen und das, er sagt dir, oh, was ist das? Das ist das Beste, was ich bekomme. Im Paradies hast du mehrere tausende Paläste. Man bleibt in seinem Paradies 1000 Jahre und er hat noch nicht das Paradies zu Ende gesehen. Sein eigenes Paradies hat er noch nicht zu Ende gesehen. Da sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith: Man sarrahu an yasqiyahu Allah min al-khamr fi al-akhirah falyatrukhu fi al-dunya wa man sarrahu an yaksiyahu al-harir falyatrukhu fi al-dunya wa anharu al-jannah tufajjaru min tahti jibal al-misk hulyatu adna rajulin ta'dilu hulyat an-nasi ajma'in fawqa al-ard. Er sagt, dass die Flüsse des Paradieses, die stammen von einem Berg von Muschus. Ein Berg von Muschus. Das gibt's im Paradies. Die stammen von dort. Und er sagt, ein einziger Schmuckteil von dem Paradiesbewohner, von einem Mann, der die niedrigste Stufe im Paradies hat, ist besser als ganzer Schmuck, was in dieser Dunya zusammen ist. Wenn du alles zusammen machst, ein einziger Schmuck. Und wenn das in dieser Erde scheint, dann macht er das Licht der Sonne weg. Genauso wie das Licht der Sonne das Licht der Sterne wegmacht. Wenn die Sonne scheint, wo sind die Sterne? Sie sind da, aber du siehst die nicht. Sie sind da. Auch wenn du ein Schmuckteil von Paradies rausnimmst, so scheinen lässt, dann geht das Licht von der Sonne. Du siehst nicht mehr die Sonne von dem Licht dieses Stückes. Aber wie gesagt, im Paradies gibt's andere Gesetze. Du bist 60 L groß. So stark. 3 Meter breit. Richtig stark. Du bekommst die Kraft von 100 Männern. Dass du so gut isst und trinkst und mit deinen Frauen schläfst. So hat Allah Ta'ala diese Gesetze im Paradies gemacht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna wa la yabulun ta'amuhum dhalika jusha'un karihul misk yulhamuna at-tasbihah wa at-takbir kama tulhamuna an-nafas. Hadith is by Muslim. Er sagt, die Paradiesbewohner essen und trinken und sie gehen nicht ihren Urin wegmachen oder was anderes. Alles geht als Muschus raus und sie werden ihre Atem genauso wie wir jetzt atmen. Man merkt nicht, wenn man atmet. Der Atem dort ist Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Du merkst nicht. Das ist dein Atem. Yulhamuna at-tasbihah wa at-takbir kama tulhamuna an-nafas. Genauso wie ihr hier atmet, das ist dort der Fall im Paradies. Es gibt im Paradies ein Getränk von einem Berauschendes. Wenn du das trinkst, das ist rund. Es ist aus Silber. Wie sieht er aus? Weiß. Und das ist wie Zujaj. Glas. Glas. Glas aus Silber. Haben wir sowas gesehen? Hast du einmal Glas und das ist Silber. Heutzutage die Menschen nehmen Silber und sie bearbeiten das in bestimmten Formen und Arten. Dort siehst du Glas, aber das ist Silber. Es sieht aber wie Glas aus. Ha? Qawarira. Qawarira min Fidda. Qawarira min Fidda. Das sind Glasbecher, die aus Fidda, Silber sind. Du trinkst davon. Am Ende, was hast du als Endgeschmack? وَخِتَامُهُ مِسْك. Bleibt bei dir immer dieser Muschusgeruch von diesem Getränk. Nicht wie das Getränk von dieser Dunya. Dieser Getränk von Dunya, Alkohol. Wenn du das trinkst, du bekommst Kopfschmerzen. Wenn man trinkt, dann vergisst man sein Vernunft. Er sagt schlechte Worte. Er beginnt manchmal, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ macht Verbrechen. Der Betrunkene macht große Verbrechen, dass er wal'iyadu billah auch die Idee bekommt, mit seiner Schwester Unzucht zu machen. Oder mit seiner Mutter sogar. Das ist dieser Getränk von dieser Dunya. Ja? Der macht unvernünftig. Er bringt ihn dazu auch, dass er tötet. Er bringt ihn auch dazu, dass er Geheimnisse rausmacht. Wenn der Betrunkene trinkt, dann sagt er alle seine Geheimnisse. Und er sagt die Geheimnisse seiner Familie und seiner Ehefrau und der andere auch. Was ist das von Berauschendes? Und dann am nächsten Morgen bekommt er Migräne und dann will er seinen Kopf mit dem Wand, mit der Wand schlagen und er bricht die ganze Zeit. Im Paradies ist das ganz anders. Allah Ta'ala beschreibt dieses Berauschendes, der sagt, min khamrin ladhatin, ladhatin lisharibin. Ladda hat einen sehr schönen Geschmack für die Trinkenden. Al-Asr. Inshallah, jetzt werden wir unsere Sitzung beenden. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين